Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an dem Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach die Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an dem Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach diese Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore. Das Paper, der Hype, die Hater, der Neid. Jeder meint, Abitur wäre fake, aber mein Lifestyle hat Gangster-Vibe wie Clyde. Ich geb Deep Throats im Speedboot, mach die Szene zum Friedhof. In diesem Game hat man mehr mit 14 Gestalten zu tun als Chirurgen in Rio. Alles Pisser, nur Kiffer, nur Lester, backen auf Twitter. Er ist Beef, ein Jahr später wieder Peace. Ich vertrag mich mit gar keinem von euch Wichsern. Ihr seid Stricher, ihr Snitches, ihr doppelzüngige Bitches. Ich steck euch in den Puff und mach euch aus Furzen kostengünstige Bitches. Diese Heuchler, die Täuscher, es gibt nix wie Freundschaft in diesem Business, nach der Gesellschaft Deutschland. Doch ich steh stramm wie ein Leutnant, kaufe mir Häuser im Westen, paar Gebäudekomplexe. Es läuft fresh, ich kann nicht klagen wie der Staat, wenn ich Zeugen besteche. Mache Rap-Shows, mach Cashflow, Handgepäck vor Echos. Ich flieg im Jet los an die West Coast, arbeit immer bitte weiter von Ghettos. Ihr seid alle Crackos, ihr Blender, was Gangster, was Kämpfer. Ihr seid Bitches und ich halte nichts von Bitches, außer Hunde als Bänder. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an den Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach die Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an den Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach diese Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore. Die Bitches, die Hittes, das Blitzlicht, die Switches. Es gibt keine Freunde im Business, komm mir nicht in den Weg, ich fick dich, der Mercedes aus Weißgold, in dem ich vorbeiroll. Alpha Musik ist das Team, ich der Leitwolf, flieg weg und lieg an der Beach wie Treibholz. Der Schwammkopf kriegt Kampfshots wie Bitches in Bangkok und er saugt sich voll wie ein Tampon. So rap mal weiter von Waffen und Plankton. San Diego, du bist so ein stockschwuler Gentleman. Du hattest schon dein Coming Out mit 12, so wie Eminem. Deutschrap macht wieder Kifferlieder wie Wiz Khalifa. Ein Schuss in den Ofen wie beim Drive-By in einer Pizzeria. Diese Junkies sind Abschaum. Duckdown, sie sind wie Gegner in Hollywood-Filmen. Das letzte, was sie hören, der Glaxon. Knockout, Panik, fülle die Gebäude wie die Welle bei Tsunami. Die bestellte der Bugatti, mach du bei der schwule Radio Scheiße mit Andreas Burani. Oder zieh die Maske wieder an und mach auf Nostalgie. Da muss ich einnicken wie beim Kopfballspiel. Das Business ist in meiner Hand. Ich chille mit willigen Philippin-Bitches mit Silikon-Titten auf Tiddy, den Pillen am Strand und polier meine silberne Kannen. Imperator, mit Ballern wie Glock-Patronen-Treffer. Ich lauf Amok wie der Angstschweiß dieses obdachlosen Rappers. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an den Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach die Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Schreib Pizza an den Tisch aus Marmor, Big Business um den Äquator. Imperator, Diktator, fick das Game Hardcore. Mach diese Szene zum Tatort, ich bin Hardcore, ich rap Hardcore.